Wissen Sie überhaupt, wo es ist? Da irgendwo. Hier sind keine Gräber mehr. Weder Kreuze noch Steine. Sein Grab hat kein Kreuz. Nun, dann hätten Sie ihm einen Stein setzen müssen, Madame Mozart. Nissen. Mein Name ist Nissen, nicht mehr Mozart. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Sie wären es ihm schuldig gewesen, Madame. Das ist es. Hier. Sind Sie sicher? Nun ja, ich... Hier ist er also begraben. Jean-Pierre! Und jetzt die 5000, Monsieur Mesmer. Ich habe sie zu seinem Grab geführt. Dies ist ein magischer Ort. Écoutez, hören Sie das? Machen Sie schnell, mir ist kalt. Madame, hören Sie doch. Was? Das unendliche Universum der Musik, aus dem er kam. Wie ein Stern wieder auf die Erde. Ein Erfolg!